Kundgabe 1022. Empfangen durch Bertha Dudde am 24.07.1939. Streiter für den Glauben. Macht des Glaubens. Es erwählet der Herr, die ihn künden sollen aller Welt. Und er gibt ihnen seine Anweisungen und bildet sie aus zu rechten Streitern für seinen Namen und sein Wort. Und so ist auch dir die Aufgabe geworden, dich zu bilden, auf dass du für den Herrn eintreten kannst, so es nötig ist. In der kommenden Zeit ist nur eins vonnöten, treu zum Herrn und Heiland zu stehen und für den Glauben zu kämpfen. Dann wird der göttliche Heiland alles andere unter seine Obhut nehmen, und es wird keinem seiner Streiter ein Schaden daraus entstehen, dass er sich dem göttlichen Herrn und Meister zum Dienst anbietet. Wer jedoch wankend wird oder seinen Glauben gänzlich hingibt um schnöden Weltvorteils willen, der wird auch einen harten Lebenskampf zu bestehen haben und trotz äußeren Wohllebens diesem nicht entgehen können. Denn er gab den dahin, der die Lebensführung des Einzelnen in der Hand hat, und so wird er bitter büßen müssen, die Untreue an seinem Schöpfer. Der rechte Glaube ist noch immer eine außerordentlich starke Waffe im Kampf gegen alle Widerwärtigkeiten des Lebens. Und ob auch die Menschen schon gar sehr abgekommen sind vom Glauben, sie werden seine Macht und Kraft noch spüren und erkennen, das im göttlichen Schutz steht, der sich im Glauben an den Herrn wendet. Das aber hilflos und verlassen ist, der ohne Glauben seinen Weg geht auf Erden. Und so werden glaubenswillige, gottergebene und dienstbereite Erdenkinder wohl unterrichtet, auf dass sie Kunde geben sollen den Menschen, die irrend oder suchend sind, auf dass sie diesen Gottes Wort übermitteln, ihren Glauben erwecken oder stärken sollen und ihnen von der Liebe lehren, die allein den Menschen zur Höhe führt. Und die der Herr nun erwählet, sollen eifrigst ihrer Aufgabe nachkommen. Sie sollen in steter Verbindung bleiben mit dem Herrn. Sie sollen die Zwischenträger sein, die göttliche Wahrheit aus seiner Hand entgegennehmen und sie weitervermitteln denen, die verlangend sind. Und die Irrenden recht belehren, dass sie ihren Irrtum erkennen und zum rechten Glauben zurückfinden. Und deshalb ergehen auch an euch, die ihr dem Herrn dienen wollt, die Mahnungen, nicht laut zu werden, sondern allereifrigst danach zu streben, dass euer Wissen vermehrt werde und dass ihr geistig der Aufgabe gewachsen bleibet, dass ihr in aller Liebe und Geduld die von euch Rat und Hilfe Erbittenden belehret und in ständigem Gebet bleibt, um Willensstärke und Ausdauer. Es muss euch diese Aufgabe das Wichtigste sein auf Erden, dass ihr allem anderen voranstellt, und ihr dürfet nicht müde werden, geistiges Gut zu sammeln, denn erst, wenn ihr selbst besitzet, werdet ihr auch geben können, und es wird dann eure Ausdauer reife Frucht tragen und euch und den Mitmenschen zum Segen sein. Denn die dem Herrn dienen, werden ihren Lohn erhalten, dereinst in der Ewigkeit. Amen.